Ausländische Massenmedien berichteten jüngst darüber, dass Marschall Kim Jong-un auf dem Erdsatellitenstartplatz-Hohe den Bodenstarttest vom neuen Hochleistungstriebwerk der Trägerrakete für Synchronsatelliten angeleitet hatte. Die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina, die lautische Nachrichtenagentur, die Zeitungen Dagong Bao und Win Hui Bao sowie der Satellitenfernsehsender Phoenix in Hongkong von China, die mamerische Zeitung The Global New Right of Myanmar, die Nachrichtenagentur der Vereinigten Arabischen Emirate Galp News, die uruguayische Zeitung La Juventud, die peruanische El Comercio, die Zeitung Egyptian Gazette und die Website Ahuram Online von Ägypten, der Inlandrundfunk, der Sender International und der Sender in 7 Nationalsprachen von Guinea, der nigerianische Rundfunk AIT, die Internet-Homepage des nigerianischen Nationalen Kim-Jong-Ilismus-Studentenkomitees, des Nationalen Zuzi-Ideologie-Studentenkomitees von der Demokratischen Republik Kongo, der Zweigstellen Chile und Polen der Gesellschaft für die Freundschaft mit Korea und die Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitungen teilten die oben genannte Nachricht ausführlich mit. Auf den Medien erschienen die Fotos von Genossen Kim Jong-un.